Auf dem historischen 7. Parteitag der Partei der Arbeit Koreas wurde als die beste praktische Maßnahme zur militärischen Entspannung und Erhaltung des Friedens auf der koreanischen Halbinsel der Vorschlag zur Aufnahme der Nord-Süd-Verhandlungen der Militärbehörden unterbreitet. Dank dessen Dringlichkeit, Gerechtigkeit und Realisierbarkeit findet dieser Vorschlag bei allen Angehörigen der koreanischen Nation im Norden, Süden und im Ausland und bei den Völkern der Welt, die den Frieden lieben, einstimmige Unterstützung und Zustimmung. Der Wille und Entschluss der Armee der TVRK, getreu dem erhabenen Willen unserer Partei, dass man alle Fragen, wie die praktische Maßnahme zur Beseitigung der militärischen Spannung und Konflikte an der militärischen Demarkationslinie und im gefährlichen Gebiet auf dem Westmeer durch Dialog und Verhandlungen lösen soll, die Herausforderungen aller Separatisten im In- und Ausland in Süden zurückzuweisen und auf der koreanischen Halbinsel den dauerhaften Frieden und die Sicherheit zu erhalten, sind unerschütterlich. Das Ministerium für Volksstreitkräfte der TVRK schickte am 21. Mai der südkoreanischen Militärbehörde eine folgende Mitteilung. Die militärische Entspannung auf der koreanischen Halbinsel und die Verhütung des Zweiten Krieges vom 25. Juni in Korea im Voraus ist eine brennende Frage, die mit dem Schicksal der Nation unmittelbar verbunden ist. Wir halten es für notwendig, dass die Militärbehörden des Nordens und Südens die schwebenden Fragen in Bezug auf die möglichen militärischen Zusammenstöße aufrichtig beraten und sich über die konstitutionellen und juristischen Maßnahmen zur Sicherung des militärischen Vertrauens vereinbaren und sie erfüllen. Wir schlagen vor, für die militärische Entspannung auf der koreanischen Halbinsel und die Schaffung der Atmosphäre des militärischen Vertrauens zwischen den beiden Seiten Ende Mai oder Anfang Juni an passenden Datum und Ort den Expertenkontakt für die Aufnahme der Nord-Süd-Verhandlungen der Militärbehörden zu haben. Alle Landsleute im Norden, Süden und Ausland werden streng beobachten, ob die südkoreanische Regierung wirklich den Frieden der koreanischen Halbinsel und die Sicherheit der Nation wünscht.